Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 530, an Goethe, Jena, den 30. Oktober 1798. Wir sind noch immer im Garten, wo wir uns des ungewöhnlich schönen Wetters noch recht erfreuen und vergessen, dass es auf lange Zeit von uns Abschied nimmt. Mit Furcht sehe ich aber den November herankommen, wo ich so viel zu leisten und einen so unfreundlichen Himmel zu erwarten habe. Das Geschäft rückte unterdessen weiter, aber nicht so schnell, als Sie vielleicht denken. Doch hoffe ich Ihnen, wenn Sie kommen, die zwei ersten Akte ganz fertig und in wenigen Tagen darauf auch die zwei letzten vorzulegen. Ich habe mit großem Vergnügen unterdessen in den Propyläen gelesen, wo ich mich aufs Neu an den klar und bestimmt herausgesprochenen Wahrheiten und Kunstorakeln erbauet habe. Es ist mir, als wenn sie mir noch nie so nahe gerückt, so klar entgegengekommen wären. Sie werden zwar wenigen zugute kommen, aber es ist nur gut, dass sie veranlasst worden sind, damit herauszugehen. Es wird merkwürdig sein, wie mancher, der doch auch zu ihrer Konfession zu gehören glaubt, diese hohen Ideen seinen kleinlichen Begriffen akkommodieren wird, dass Schröder sein Kommen sogar ungewiss macht und so weit hinausschiebt, nimmt mich doch Wunder. Ich wäre begierig, seinen Brief zu sehen, wenn Sie ihn mitteilen wollen. Indessen soll mir dieser Umstand etwas mehr Freiheit gegen ihn im Verkauf des Wallensteins verschaffen, wenn ich es vielleicht nicht gar überhoben sein kann, mit ihm selbst zu traktieren, da er die Direktion des Theaters, soviel ich weiß, an 4 oder 5 Schauspieler verkauft hat. Von Iffland habe noch keine Antwort. Die Rechnungen sind an Cotta geschickt. Er hat mir auch ein gutes Exemplar der Propyläen gesendet, so dass sie mir keins zu schicken brauchen. Leben Sie recht wohl, mir ist der Korb von meinem Tagewerk nicht zum Besten zugerichtet. Meine Frau grüßt aufs Schönste. S.C.H.